Im Leben gibt es Dinge, die kann man nicht ändern. Doch wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Mit voller Energie mag ich Sachen starten, Humor in der Sehne mich zum Affen machen. Wir bleiben ironisch, ihr habt was zum Lachen. Wir lassen uns nicht bingen, müsst die Fakten verkraften. Mit voller Energie mag ich Sachen starten, Humor in der Sehne mich zum Affen machen. Wir bleiben ironisch, ihr habt was zum Lachen. Wir lassen uns nicht bingen, müsst die Fakten verkraften. Sitz im Auto, fahre heim und lass die Arbeit hinter mir. Denk dran, wenn ich daheim bin, will ich erstmal ein Bier. Auf die Couch, Fernseher an und unterhalten lassen. Komm in die Street, ich reg mich auf, ihr seid nicht lustig, ihr Spasten. Schalte um, derselbe Scheiß, ich bin nicht mehr gut drauf. Beginn zu Texten, Beat an, das Leben nimmt seinen Lauf. Ein Punch hier, ein Punch da, Punchlines in meinen Liedern. Die Frauen mögen es nicht, denn Flow MA ist ihnen lieber. Ist okay, er ist mein Bruder, doch ich geh meinen Weg. Fies an ihn und an alle Leute, die zu mir stehen. Es kommen Auftritte, Tapes und Bitches, wir sind Player. Und eure Mams zeigen mir Ausschnitt als Kinotrailer. Ist egal, ob ihr mich mögt, ich kann auch ohne euch leben. Bald kein King mehr, sondern Gott, ich lass die Erde beben. Lass dem Feuer freien Lauf und der Flut ebenso. Hör mir zu, das ist das Spiel des Lebens, Bro. Mit voller Energie mag ich Sachen starten, Humor in der Sehne mich zum Affen machen. Wir bleiben ironisch, ihr habt was zum Lachen. Wir lassen uns nicht bingen, müsst die Fakten verkraften. Mit voller Energie mag ich Sachen starten, Humor in der Sehne mich zum Affen machen. Wir bleiben ironisch, ihr habt was zum Lachen. Wir lassen uns nicht bingen, müsst die Fakten verkraften. Es war ein anstrengender Tag, ich komm heim und leg mich nieder, weil ich geschlacht bin. Bin jetzt allein, schreibt mal jeder übers Leben, übers Gefühl, das ich hab, wenn ich schreib. Dass ich einen Stiftball nicht mit mir mit hab, nein, das kann nicht sein. Es hat eine Zeit gemurrt, in einem Loch war für eine lange Zeit. Einerseits bin ich gescheiter, wunder, hab ich verpasst. Andererseits schau in die Luft, bin saniert und am Tisch steht der Kaffee. Doch jetzt bin ich ausgeglichen, wie der Fischer mit seinem Schmäh. Ich kann nichts mehr falsch machen, weil mein Gewissen zu mir steht. Und ich bleib nur immer ich, ja, das Listen ist so schön. Lass mich nicht bieren, wie ein Stück mit Plastik. Wenn ich einmal mir selber kauf, war das auch drastisch. Weißt du, was ich schreibe, meine Ernst und ist sarkastisch. Ein Fühle soll nicht erst nur werden, wie Miet und Haschisch. Jetzt kommt die Zeit, wir von Eiwerer Zug. Und dass in Österreich kein Rap dann ist kein Leibwanderzug. Mit voller Energie mag ich Sachen starten, Humor in der Sehne mich zum Affen machen. Wir bleiben ironisch, ihr habt was zum Lachen. Wir lassen uns nicht bingen, müsst die Fakten verkraften. Mit voller Energie mag ich Sachen starten, Humor in der Sehne mich zum Affen machen. Wir bleiben ironisch, ihr habt was zum Lachen. Wir lassen uns nicht bingen, müsst die Fakten verkraften.